Abschnitt 6 aus Nicholas Nickleby Band 3 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 26. Kapitel, in welchem ein Ungewitter für Käthchen Nicklebys Seelenfrieden aufsteigt. Der Schauplatz war eine Reihe glänzender Zimmer in einem Hause der Regentstraße, die Zeit 3 Uhr nachmittags für die mühseligen und Beladenen und die erste Morgenstunde für die Reichen und Lebelustigen. Die Personen waren Lord Frederick Searson und dessen Freund Sir Mulberry Falk. Die Herren ruhten auf Sofas und auf einem Tische vor ihnen stand ein unangerührtes Frühstück. Den Zeitungen wurde ebenso wenig Aufmerksamkeit erwiesen, freilich keineswegs, weil die Freunde etwa in eifriger Unterhaltung begriffen gewesen wären, denn sie beobachteten vielmehr das vollkommenste Stillschweigen, nur dass sie von Zeit zu Zeit, wenn sie sich herumwälzten, um bequemere Ruheplätze für die schmerzenden Köpfe zu finden, einen Ausruf der Ungeduld vernehmen ließen. Umher lagen ein paar sehr beschmutzte Billardbälle, 2 eingedrückte Hüte, eine Champagnerflasche, um deren Hals ein besudelter Handschuh gedreht war, um sie desto besser fassen und als Angriffswaffe benutzen zu können, ein zerbrochenes Rohr, Fragmente eines Visitenkartenetuis, Zigarrenstümpfe und mehr dergleichen, was klärlich auf eine durchschwärmte Nacht und die Beschaffenheit der gentlemanischen Vergnügungen derselben hindeutete. Lord Frederick Searson sprach zuerst. Er gähnte sich dehnend, richtete sich mühselig zum Sitzen empor, heftete die leeren und starren Augen auf den Freund und rief ihn schläfrig an. »Was gibt's?« rief Sir Mulberry sich herumdrehend zurück. »Sollen wir den ganzen Tag hier liegen bleiben?« »Wüsste nicht, wozu wir sonst tauchten. Ich spüre nicht einen Funken Leben in mir.« »Leben? Mir ist's, als wenn nichts in der Welt so behaglich und angenehm sein könnte, als auf dem Flecke zu sterben.« »Nun, so sterben Sie«, sagte Sir Mulberry Falk, wendete das Gesicht ab und schien einen Versuch machen zu wollen, ob er nicht einschlafen könnte. Sein hoffnungsvoller Freund und Zögling setzte sich an den Tisch, versuchte zu essen, fand es unmöglich, schlurfte nach dem Fenster, wankte die Hände vor die fieberische Stirn pressend ein paar Mal auf und ab, warf sich endlich wieder auf das Sofa und rief den Freund abermals an. »Zum Teufel, was haben Sie?« stöhnte Sir Mulberry Falk, sich zum Sitzen emporrichtend. So übellaunig er indes die Worte gesprochen, schien er doch zu glauben, dass er nicht wohl stumm bleiben dürfe, streckte sich mehrere Male, bemerkte schaudernd, dass es höllenmäßig kalt wäre, begann zu frühstücken, war glücklicher dabei als sein Freund und sagte nach einiger Zeit einen Bissen auf der Gabelspitze haltend, »Sollen wir nicht auf die Sache mit der kleinen Nickleby zurückkommen?« »Sie versprachen mir, sie aufzuspüren«, versetzte Lord Searson. »Richtig, allein ich habe seitdem genauer überlegt. Sie misstrauen mir in der Sache. Sie sollen die Dirne selbst suchen.« »Nein, mein Freund, nein«, wendete der Lord ein. »Ich sage aber ja, sie sollen sie suchen und finden, und ich meine nicht, wenn Sie können, denn ich weiß ebenso gut wie Sie, dass Sie sie, wenn das meine Meinung wäre, ohne mich nimmermehr zu Gesicht bekommen könnten. Sie sollten sie finden, und ich will sie auf die Spur bringen. Bei meiner Ehre, ich will verdammt sein, wenn Sie nicht ein wahrhafter, echter, teufelsmäßiger, treuer und braver Freund sind«, rief der Lord aus, bei welchem Sir Mulberrys Zusage die belebendste Wirkung hervorgebracht hatte. »Hören Sie nur«, sagte Sir Mulberry, »sie war bei dem Mittagessen als eine Lockspeise für Sie.« »Was Sie sagen, was zum...« »Als eine Lockspeise für Sie«, wiederholte Falk. Der alte Nickleby hat es mir selbst gesagt. Fürwahr, ein sauberer Kauz, der Alte, welch ein verflucht spitzbübischer Schlaukopf. Er wusste es, dass sie eine artige kleine Hexe ist. Artig? Bei meiner Seele, Fork, sie ist eine vollendete Schönheit, ein Bild, eine Statue, eine, bei meiner Seele, das ist sie. »Das ist Geschmackssache«, sagte Sir Mulberry achselzuckend und mit großer Gleichgültigkeit, gleichviel, ob er sie empfand oder nicht. »Ist mein Geschmack ein anderer als der ihre, desto besser.« »Verflucht, sie waren den Tag dick genug mit ihr dran. Ich konnte ja kaum ein Wort anbringen. Sie war mir eben interessant genug, ein wenig mit ihr zu tändeln, aber ich halte sie nicht der Mühe wert, mich um sie zu zerreißen. Ist es Ihnen ernstlich, um die Nichte zu tun, so sagen Sie dem Onkel, Sie müssten wissen, wo sie sich aufhielte, bei wem und unter was für Verhältnissen, oder gehörten nicht länger mehr zu seinen Kunden. Er wird es Ihnen bald genug offenbaren.« »Warum sagen Sie mir denn das nicht längst und ließen mich in der rasendsten Glut das jämmerlichste Dasein hinschleppen?« »Erstlich wusste ich's nicht«, antwortete Sir Mulberry gleichgültig, »und zweitens glaubte ich nicht, dass es so sehr Ihr Ernst wäre.« Das Wahre daran war jedoch, dass er jedes denkbare Mittel aufgeboten hatte, um zu erforschen, woher Käthchen so plötzlich erschienen und wohin sie verschwunden war. Er hatte Ralph seit seinem letzten unangenehmen Auftritte mit ihm noch nicht wiedergesehen, seine von demselben ununterstützten Bemühungen waren vollkommen fruchtlos geblieben, und er hatte beschlossen, dem jungen Lord das Wesentliche von dem mitzuteilen, was er von dem edelgesinnten alten Nickleby herausgebracht. Mehrfache Gründe bewogen ihn dazu, von denen die Gewissheit zu erfahren, was der schwache junge Mann in Erfahrung bringen würde, nicht der letzte, und der Wunsch, Nicklebys Nichte wiederzusehen, durch Aufbietung aller seiner Künste ihren Stolz zu beugen und sich wegen der Verachtung, die sie ihm bewiesen, zu rächen, der allererste war. Die Vorteile lagen für ihn in allen Beziehungen auf der Hand. Dass er Ralph Nickleby das Geständnis seiner wahren Absichten bei Einführung seiner Nichte in eine solche Gesellschaft abgepresst und den Lord so uneigennützig davon in Kenntnis gesetzt hatte, musste notwendig seinen Einfluss bei dem Letzteren erhöhen und die schon ziemlich häufigen Geldwanderungen aus den Taschen Lord Frederick Searsons in die Sir Mulberry Fawkes noch gar sehr beschleunigen. So rechnete Sir Mulberry und begab sich daher bald darauf mit seinem Freunde zu Ralph, um dort einen Operationsplan in Ausführung zu bringen, der vorgeblich des Freundes, in Wahrheit aber seine eigenen Zwecke fördern sollte. Sie fanden Ralph zu Hause und allein. Als er sie in das Besuchszimmer führte, schien ihm die Erinnerung an die Szene, welche sich in demselben ereignet, zurückzukehren, denn er warf Sir Mulberry, der in Erwiderung nur leichthin lächelte, einen neugierigen Blick zu. Es wurden ein paar Worte über eine Geldangelegenheit gesprochen, und das Nötigste war kaum gesagt, als Sir Mulberrys lordschaftlicher Dupé nach Verabredung Ralph ein wenig verwirrt ankündigte, dass er ihn allein sprechen müsse. »Allein? Wie allein?« rief Sir Mulberry mit verstelltem Erstaunen aus. »Nun, sehr gut, ich will Ihnen das anstoßende Zimmer geben, doch lassen Sie mich nicht zu lange warten.« Er griff zu seinem Hute, fing an, eine Melodie zu summen und entfernte sich. Ralph fragte den Lord, was er ihm zu sagen habe. Lord Frederick Searson warf sich der Länge nach auf das Sofa, auf welchem er bis dahin gesessen, und konnte nun dicht am Ohre Nicklebys reden. »Nickleby«, flüsterte er, »welch ein allerliebstes Kind Ihre Nichte ist!« »Kann wohl sein, Milord, ich achte auf dergleichen Dinge nicht.« Sie wissen, dass sie ein ganz verfluchtartiges Mädchen ist. Müssen es wissen, Nickleby. Leugnen Sie es nur nicht.« »Ich glaube, sie gilt dafür. Nun ja, und weiß auch, dass sie es ist. Wenn es nicht der Fall wäre, so sind Sie eine Autorität in solchen Dingen, Mylord, und Ihr Geschmack ist in allen Beziehungen untadelig.« Niemandem, Lord Frederick Searson ausgenommen, würde der höhnische Ton entgangen sein, in welchem Ralph diese Worte sprach, oder der verächtliche Blick, der sie begleitete. Allein unser junges Herrlein war gegen dergleichen taub wie blind und nahm alles für wohlverdiente Schmeichelei. »Sie können vielleicht ein wenig Recht und vielleicht ein wenig Unrecht haben, Nickleby«, sagte er, »vielleicht ein wenig von beidem. Was ich wissen muss, ist, wo die Schönheit wohnt, damit ich sie noch einmal zu sehen bekommen kann, Nickleby.« »Wirklich«, hub Ralph wie gewöhnlich redend an. »Sprechen Sie nicht so laut«, unterbrach ihn der Lord Sir Mulberrys Lehren zum Bewundern in Anwendung bringend. »Paul darf nichts hören.« »Sie wissen es, dass er Ihr Nebenbuhler ist?« fragte Ralph ihn scharf in das Auge fassend. »Das ist er immer, Gott verdamm, und ich muss sehen, dass ich ihm zuvorkomme. Es wird ihn mächtig wurmen, dass wir insgeheim miteinander reden. Wo wohnt sie, Nickleby? Sagen Sie mir nur, wo sie wohnt.« »Er beißt an«, dachte Ralph, »er beißt an.« »Sprechen Sie, Nickleby«, drängte der Lord, »wo wohnt sie?« »Wirklich, Mylord«, sagte Ralph, langsam die Hände übereinander reibend, »ich darf es Ihnen nicht sagen. Es kann nichts Gutes daraus entstehen. Sie ist sittsam und auch sonst trefflich erzogen, ist schön und mittel- und schutzlos, das arme Mädchen.« Ralph sprach so, als wenn er gleichsam nur laut dächte, allein der verstohlen listige Blick, mit welchem er die Worte begleitete, zieh ihn deutlich genug der Verstellung. »Ich versichere Sie, dass ich das Mädchen nur zu sehen wünsche. Man kann ja wohl nach einem hübschen Frauenzimmer sehen, ohne dass gleich Böses daraus entsteht. Also, wo wohnt sie? Sie wissen, dass sie reich werden durch mich, Nickleby, und bei meiner Seele, ich werde nie zu einem anderen gehen, wenn sie mir nur sagen, wo die wunderliebliche Kleine zu schauen ist.« »Da Sie mir dieses Versprechen geben, Mylord«, erwiderte Ralph mit erheucheltem Widerstreben, »und da ich Ihnen gar zu gern gefällig sein möchte und es ganz unschuldig ist, so will ich es Ihnen sagen. Sie müssen es aber für sich allein, schlechterdings für sich ganz allein behalten.« Ralph wies bei diesen Worten nach dem anstoßenden Zimmer hin, nickte bedeutsam, der junge Lord stellte sich, als ob er vollkommen beipflichte, und nunmehr sagte ihm Nickleby, wo sich seine Nichte aufhielte, und in was für Verhältnissen sie lebte, und bemerkte daneben, dass die Familie nach dem, was er gehört habe, ein sehr ehrgeiziges Verlangen nach vornehmen Bekanntschaften zu hegen schiene und dass sich daher ein Lord ohne Zweifel sehr leicht Zutritt verschaffen könne. »Und da Sie meine Nichte nur zu sehen wünschen«, schloss er, »so können Sie hiernach zu jeder Zeit dazu gelangen.« Lord Frederick Searson dankte für die Mitteilung, drückte ihm wiederholt die harte, hornhäutige Hand, flüsterte ihm zu, sie müssten ihrer Unterredung nun wohl ein Ende machen, und rief den Freund wieder herein. »Ich glaubte, dass Sie eingeschlafen wären«, sagte Sir Mulberry, als er mit einer verdrießlichen Miene wieder eintrat. »Tut mir leid, dass wir Sie haben warten lassen«, antwortete der junge Tropf. »Allein Nickleby war so erstaunlich spaßhaft, dass ich mich nicht eher losreißen konnte.« »Nein, nein«, sagte Ralph, »Ihre Herrlichkeit waren es ganz allein. Sie wissen, welch ein unterhaltender, witziger und geistreicher junger Mann Lord Frederick ist.« Die Herren gingen und Ralph begleitete sie unter vielen tiefen Bücklingen, doch ohne dass sein kaltes Hohnlächeln von seinem Gesichte gewichen wäre, so wie er auch nur durch ein kaum sichtbares Verziehen der Mundwinkel den bewundernden Blick Sir Mulberrys erwiderte, der ihn deshalb lobpreisen zu sollen schien, dass er ein so feiner und vollendeter Schurke wäre. Gerade als sie die Hausflur erreichten, öffnete Newman Knox einem Klopfenden die Tür. »Mrs. Nickleby«, rief Knox aus, und Sir Mulberry wiederholte erstaunt, »Mrs. Nickleby«. Die gutmeinende Dame hatte ein Schreiben, in welchem Anerbietungen für das Haus gemacht wurden, das Ralph ihr eingeräumt erhalten und keinen Augenblick gesäumt, es dem Schwager selbst zu bringen. »Eine Dame, die Sie nicht kennen«, sagte Ralph. »Treten Sie in das Büro, meine Werte. Ich bin sogleich bei Ihnen.« »Eine Dame, die ich nicht kenne«, rief Sir Mulberry, der staunten sich nähernd aus. »Ist dies Mrs. Nickleby, die Mutter der Miss Nickleby, des himmlischen Mädchens, das ich das Glück hatte zu sehen, als ich zum letzten Mal hier speiste?« »Doch nein, es kann nicht sein. Ich gewahre freilich dieselben Züge, dasselbe unbeschreibliche Wesen. Aber nein, nein, die Dame ist zu jung, um Miss Nicklebys Mutter sein zu können.« »Ich glaube, Schwager, dass Sie dem Herrn, wenn es ihn interessiert, es zu wissen, sagen können«, fiel Mrs. Nickleby für die Schmeichelei durch eine huldreiche Verbeugung dankend ein, »dass Käthchen Nickleby meine Tochter ist.« »Ihre Tochter, Milord«, rief Sir Mulberry zu seinem Freunde sich wendend aus, »die Tochter dieser Dame, Milord.« »Milord«, dachte Mrs. Nickleby, »wer hat jemals so etwas erlebt?« »Dies ist also die Dame, Milord«, fuhr Sir Mulberry fort, »deren gütigen Verheiratung wir so viel Seligkeit verdanken. Die Dame ist der holden Miss Nickleby Mutter. Bemerken Sie die außerordentliche Ähnlichkeit nicht, Milord? Nickleby, stellen Sie uns vor.« Ralph tat es in einer Art von Verzweiflung. »Bei meiner Seele, ich freue mich ganz unsäglich«, näselte Lord Frederick, Mrs. Nickleby die Hand reichend, die durch diese so schmeichelhaften Äußerungen und ihren Kummer darüber, dass sie ihren anderen Hut nicht aufgesetzt, zu verwirrt war, um sogleich auch etwas sagen zu können, und daher nur fortfuhr, sich zu verneigen, zu lächeln und große Aufregung zu verraten. »Wie befindet sich Miss Nickleby?« fragte Lord Frederick. »Hoffentlich wohl?« »Vollkommen wohl. Ich danke, Milord«, erwiderte Mrs. Nickleby sich endlich fassend. »Vollkommen wohl. Sie war einige Tage, nachdem sie hier gespeist hatte, unwohl, und ich muss glauben, dass sie sich beim Nachhausefahren in der fatalen Mietkutsche erkältet hatte.« »Milord, die Mietkutschen sind so garstig, dass es fast besser ist, nur immer zu Fuß zu gehen. Denn obwohl ich glaube, dass ein Mietkutscher dafür auf lebenslang deportiert werden kann, wenn er ein zerbrochenes Fenster hat, so sind sie doch so achtlos, dass sie fast alle zerbrochene Fenster haben. Ich hatte einst 6 Wochen lang ein angeschwollenes Gesicht vom Fahren in einer Mietkutsche. Ja, ich glaube, das ist eine Mietkutsche. Doch es kann auch sein, dass es ein Cabriolet war, aber... Das weiß ich ganz bestimmt. Das Fuhrwerk war dunkelgrün und hatte eine lange Nummer, die mit einer 0 anfing und mit einer 9 endete. Nein, mit einer 9 anfing und mit einer 0 endete. Ja, so war es, und natürlich würde es sich leicht ausmitteln lassen, wenn Nachforschungen angestellt würden, ob es eine Mietkutsche oder ein Cabriolet gewesen ist. Doch wie dem auch sein mag, das Fuhrwerk hatte ein zerbrochenes Fenster und ich bekam ein angeschwollenes Gesicht. Und ich glaube, es war dieselbe Mietkutsche, die, wie wir nachher fanden, während der ganzen Zeit, dass wir darin saßen, zurückgeschlagen gewesen war. Und wir würden es gar nicht bemerkt haben, wenn uns der Kutscher nicht dafür zur Stunde einen Schilling extra abgenommen hätte, nach dem Gesetze, das entweder noch gilt oder zu jener Zeit galt, und es scheint mir ein ganz abscheuliches Gesetz zu sein. Ich verstehe nichts davon, möchte aber sagen, dass die Korngesetze gar nichts gegen die Parlamentsakte wären. Mrs. Nickleby hatte sich jetzt ziemlich abgehaspelt, hielt daher so plötzlich inne, als sie begonnen, und wiederholte, dass sich Käthchen vollkommen wohl befände. »Ich glaube in der Tat nicht, dass sie jemals wohler gewesen ist, seit sie den Keichhusten, das Scharlachfieber und die Masern zugleich hatte«, fügte die gute Dame hinzu. »Ist der Brief für mich?« fragte Ralph Barsch. »Jawohl, Schwager, und ich bin express darum den ganzen weiten Weg hergelaufen, ihn Ihnen zu bringen.« »Den ganzen weiten Weg«, rief Sir Mulberry aus, die Gelegenheit rasch ergreifend von ihr herauszulocken, wo sie wohnte. »Eine so entsetzliche Entfernung? Wie weit mag es sein? Ich denke, es muss, wie weit es sein mag, ja, von meiner Haustür bis nach Old Bailey ist genau eine Meile.« »Oh, nicht, doch so weit ist es nicht. Was ich Ihnen sage, ich berufe mich auf Ihre Herrlichkeit. Ich muss bestimmt behaupten, dass es eine Meile ist«, sagte Lord Frederick mit der feierlichsten Miene. »Es muss so weit, kann keinen Schritt näher sein«, fuhr Mrs. Nickleby fort. »Bedenken Sie nur die ganze Newgate-Straße, ganz Cheapside, die ganze Lombard-Straße, die Gracechurch-Straße, die Themse-Straße bis Spigwiffin's Wharf. Ja, es ist ohne Zweifel eine Meile.« »Sie können recht haben«, versetzte Sir Mulberry, »werden doch aber den ganzen Weg nicht wieder zu Fuß zurücklegen wollen.« »Ich denke, einen Omnibus zu benutzen. Ach, ich brauchte mich nicht in Omnibussen umherkarren zu lassen, Schwager, wenn mein lieber, seliger Nicholas noch am Leben wäre. So aber...« »Ja, ja«, unterbrach Ralph ungeduldig, »Sie müssen aber eilen, um noch vor Dunkelwerden wieder zu Hause zu sein.« »Sie haben recht, Schwager. Ich will daher nur sogleich gehen. Ich empfehle mich Ihnen.« »Wollen Sie nicht einen Augenblick verweilen und ein wenig ausruhen?« sagte Ralph, der selten Erfrischungen anbot, wenn dadurch nichts zu gewinnen war. »Ich fürchte wirklich, keine Zeit mehr übrig zu haben«, erwiderte Mrs. Nickleby nach der Hausuhr blickend. »Lord Frederick«, sagte Sir Mulberry, »wir haben denselben Weg. Wollen wir nicht Mrs. Nickleby geleiten, bis sie einen Omnibus findet?« Lord Frederick erklärte sich mit dem größten Vergnügen bereit, und Mrs. Nickleby meinte, es wäre gar zu viel Ehre für sie. Allein Sir Mulberry und der Lord wollten es sich durchaus nicht nehmen lassen, und verließen daher das Haus, Mrs. Nickleby in der Mitte, die vor stolzer Freude fast außer sich war, sowohl über die ihr von zwei so vornehmen Herren erwiesenen Aufmerksamkeiten, als weil sie sich überzeugt hielt, dass Käthchen jetzt nur zwischen mindestens zwei unermesslich reichen und zwei vollkommen tadellosen Bewerbern zu wählen hätte. Zu Anfange war Mrs. Nickleby ganz erfüllt von ihren Gedanken an Käthchens bevorstehende Größe und Herrlichkeit, und die beiden Gentlemen benutzten ihr Stillschweigen, um über dem Hute, den die gute Dame nicht zu Hause gelassen zu haben beklagt hatte, bedeutsame Blicke zu wechseln, worauf sie die vielfachen Vorzüge Miss Nicklebys in hochtrabenden, aber ehrerbietigen Ausdrücken zu preisen begannen. »Welch ein Trost und welch eine Wonne das liebenswürdige Mädchen ihnen sein muss«, sagte Sir Mulberry nach Kräften gefühlvoll redend. »Das ist sie in der Tat«, versetzte Mrs. Nickleby. »Sie ist die beste Tochter, das sanfteste, gutherzigste Mädchen von der Welt und so klug.« »Sie sieht allerdings klug aus«, fiel Lord Frederick mit der Miene eines Richters über Klug und Nicht-Klugheit ein. »Ich versichere Sie, Milord, dass sie es ist«, fuhr Mrs. Nickleby fort. »Als sie in Devonshire in Pension war, galt sie allgemein und ohne alle Ausnahme für das klügste Kind, obgleich viele kluge Mädchen zugleich mit ihr in der Pension waren. 25 junge Ladies, und das Kostgeld betrug 25 Guineen ohne die Nebenausgaben. Alle beide Miss Dowdles, die klügsten, feinsten und reizendsten Mädchen, die man nur sehen konnte, und die Miss, ach, ich werde es in meinem Leben nicht vergessen, welche Freude mein Kätchen mir und ihrem seligen Vater machte, als sie in der Pension war. Sie glauben es gar nicht, was für Briefe sie uns alle Halbjahre schrieb, worin sie uns anzeigte, dass sie die erste von allen wäre und von allen die größten Fortschritte gemacht hätte. Ach, wenn ich daran zurückdenke. Die Mädchen schrieben die Briefe alle selbst und der Schreiblehrer korrigierte sie hinterher durch ein Vergrößerungsglas und mit einer silbernen Feder. Zum wenigsten glaube ich, dass sie sie selbst schrieben, obgleich Kätchen nicht ganz gewiss darüber war, weil sie später ihre Handschrift nicht wiedererkannte. Indes weiß ich es auf jeden Fall ganz bestimmt, dass derselbe Brief allen Schülerinnen vorgelegt und von allen abgeschrieben wurde, und man musste sich ja daher natürlich wohl darüber freuen, ganz ausnehmend freuen. Mit diesen und ähnlichen Erinnerungen verkürzte Mrs. Nickleby ihren Begleitern den Weg, bis sich der Omnibus zeigte. Die Herren trieben ihre Höflichkeit so weit, dass sie Mrs. Nickleby nicht eher verlassen wollten, als bis er abfuhr, und als er abfuhr, nahmen sie, wie Mrs. Nickleby noch oft feierlich versicherte, die Hüte vollkommen ab und warfen ihre Kusshandschuhe nach, solange sie zu sehen waren. Anmerkung des Übersetzers: Was in England nur vor den königlichen Personen geschieht. Die gute Frau drückte sich in die hinterste Ecke des Fuhrwerks, schloss die Augen und überließ sich einer Fülle der angenehmsten Betrachtungen. Kätchen hatte kein Wort davon gesagt, dass sie diese Herren gesehen, und die Mutter schloss daraus, dass einer derselben einen bedeutenden Eindruck auf sie gemacht haben müsse, aber nun entstand die Frage, welcher von beiden es war. Der Lord war der Jüngste und stand im Range am höchsten. Allein Kätchen pflegte sich durch Rücksichten dieser Art nicht leiten zu lassen. »Ich werde ihren Neigungen niemals Zwang antun«, sprach Mrs. Nickleby bei sich selbst, »aber für wahr, ich glaube, der Lord hält mit Sir Mulberry den Vergleich nicht aus. Der, oh, was für ein feiner, einnehmender, aufmerksamer Herr ist und wie er zu sprechen weiß. Ich hoffe, dass es Sir Mulberry ist. Ja, wahrlich, Sir Mulberry muss es sein.« Sodann kehrten ihre Gedanken zu ihren alten Prophezeiungen zurück. Sie hatte es ja tausendmal vorhergesagt, dass ihr Kätchen ohne Vermögen sich besser verheiraten würde als anderer Leute Töchter mit Tausenden. Und indem sie sich mit der glänzenden Fantasie einer Mutter die Schönheit und Anmut ihrer, die neuen schweren Prüfungen so heiter ertragenden Tochter ausmalte, wurde ihr Herz gar zu voll und helle Zähren träufelten über ihre Wangen herunter. Ralph ging unterdessen in seinem kleinen Geschäftszimmer unruhig auf und ab. Es würde so fantastisch als möglich sein, wenn wir sagen wollten, dass er in der gewöhnlichen Bedeutung der Worte Liebe für oder Sorge um irgendeines der Geschöpfe Gottes empfunden hätte. Trotzdem war von Zeit zu Zeit ein von Mitleid oder dergleichen gefärbter Gedanke an seine Nichte in ihm aufgetaucht. Der denkbar matteste Lichtschimmer, ein Unendlich schwacher, kränkelnder Strahl im besten Falle hatte das dunkle, eintönige Gewölk der Gleichgültigkeit oder des Widerwillens, das in seinen Augen Männer wie Frauen schwärzend umhüllte, durchbrochen und ließ ihm das arme Mädchen in einem reineren und helleren Lichte als irgendeine andere menschliche Kreatur erscheinen. »Ich wollte, dass ich dieses nicht getan hätte«, dachte Ralph. »Freilich fesselt es den Knaben an mich, solange noch Geld aus ihm zu machen ist. Hier ein Mädchen verhandeln, der Verführung, Beleidigung, ungezogenen Reden aussetzen. Dort fast schon 2.000 Pfund Gewinn von dem Tropfe. Pah, heiratstiftende Mütter tun alle Tage dasselbe.« Er setzte sich nieder und zählte die Wahrscheinlichkeiten für und wider an den Fingern her. »Hätte ich den Gecken nicht heute auf die Spur gebracht, so würde es von der törichten Frau geschehen sein. Bleibt ihre Tochter sich selber so treu, als ich es nach dem, was ich von ihr gesehen, erwarten kann, was kann Böses daraus entstehen? Etwas Quälerei, einige kleine Demütigungen, ein paar Tränchen.« »Ja«, sagte Ralph laut, seine eiserne Truhe verschließend, »sie muss sich der Probe unterwerfen. Mag zusehen, mag zusehen.« Ende von Abschnitt 6, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 3. Oktober 2024.